ich hier sehe, habe ich längst satt. Autonome Zecken und Kanaken. Ich wünsche mir, dass sie die Koffer packen. Ich bin es leid, auch wenn ihr es nicht versteht. Denn ich sehe, wie alles hier zugrunde geht. Ich spüre, mit der Beerdigung des zu Ende. Und dann kommt endlich unsere Wende. Werft alle aus dem Land, die unsere Heimat zerstören. Werft alle raus, werft alle raus. Werft alle aus dem Land, denn sie wollten ja nicht hören. Werft alle raus, werft alle raus. Das Land, in dem wir leben, ist von Feinden umgeben, eingenistet und vermehrt, aber Deutschland nicht verehrt. Sie haben sich daneben benommen. Deshalb haben wir unseren Kampf begonnen gegen alle, die das Land ausnutzen und die deutsche Ehre beschmutzen. Werft alle aus dem Land, die unsere Heimat zerstören. Werft alle raus, werft alle raus. Werft alle aus dem Land, denn sie wollten ja nicht hören. Werft alle raus, werft alle raus.